Bevor es wärmer wird und sich die letzte Eiszeit ihrem Ende nähert, spielt erst einmal das Klima verrückt. Vor ca. 15.000 Jahren begann eine etwa 3.500 Jahre währende Phase von Klimaschwankungen, die durch wiederholte dramatische Wechsel von milden und kalten Abschnitten geprägt war, erklärt Thomas Terberger. Der Archäologe ist intimer Kenner dieser Übergangszeit. Die Ursachen hierfür lagen in einem Zusammenspiel von langfristigen Veränderungen der Sonneneinstrahlung und regionalen Ereignissen wie dem Ausbruch riesiger Eisstauseen in Nordamerika. Das Schmelzen der gigantischen Eispanzer lässt die Meeresspiegel ansteigen, teils um 3 Meter in 100 Jahren. Es entstehen riesige Stauseen, die sich gelegentlich gewaltsam den Weg ins Meer suchen. Tsunamis verwüsten die Küsten. Zugleich hebt sich Skandinavien, von den unvorstellbaren Eislasten befreit, langsam in die Höhe. Fauna und Flora wandeln sich radikal. Die letzten Mammuts und Wollnashörner Europas sterben aus. Die Rentierherden ziehen gen Norden. Die Menschen bleiben ihrem Lebensstil treu und folgen ihnen in die vom Eis befreiten Regionen. Wälder breiten sich aus. Noch ist die Ostsee ein immer größer werdender Süßwassersee, der von Gletscherwasser gespeist wird. Nachdem sich der riesige Agassiz-Schmelzsee in Nordamerika vor 12.800 Jahren in den Atlantik entleert und den Golfstrom gestoppt hatte, kam es zu einer letzten Abkühlung. Und die Durchschnittstemperaturen sanken in Mitteleuropa wieder auf 0 Grad Celsius. Endlich, mit dem Anbruch des Holozäns vor gut 11.500 Jahren, wird es dauerhaft warm. Das klimatische Optimum ist vor 9.000 Jahren just zu Lebzeiten der Schamanin erreicht. Es war gut 2 bis 3 Grad wärmer als heute. Das schmelzende Eis ließ die Meere ansteigen. Doggerland, jenes riesige Gebiet, das es ermöglichte, trockenen Fußes vom europäischen Festland nach Großbritannien zu gelangen, versinkt langsam im Meer und wird zu dem, was wir heute Nordsee nennen. Europa wird für lange Zeit in einen Kontinent des Wassers verwandelt, überall Flüsse, Auen und Bäche, Seen, Sümpfe und Moore.